Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Hallo und herzlich willkommen zur physikalischen Soiree auf Reisen. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Winterthur in der Schweiz, aus einem Museum, in dem es heißt, alles angreifen und nicht Finger weg. Was wir gehört haben jetzt gerade war das Regenbogenschlagzeug. Wir werden später noch darauf kommen, eine der Stationen. Wir sind im Technorama in Winterthur in einem Science Museum und ich begrüße Manuela Mohr und Marco Miranda. Ja, hallo Lothar. Die beide hier arbeiten. Hallo Lothar. Wir haben, ihr hört es schon, verschiedene Farben in der Stimme. Die Schweizer Stimme und die italienische Stimme auch hier. Naja, also ich bin Marco Miranda und arbeite hier in dem Technorama seit 4 Jahren jetzt, bin ich in dem Verantwortlichen für Physiklabor und also ich bin Physiker eigentlich, habe ich in Physik studiert und eigentlich Astrophysiker, weil ich ein Doktorat in Zürich gemacht habe und danach ich bin in Technogaben gekommen und ein bisschen mit Wissenschaft zu spielen, mit Leuten und mit der wissenschaftlichen Vermittlung. Und naja, das ist ein wunderschöner Ort eigentlich, wo die Leute eigentlich so ein bisschen spielen können mit Wissenschaft und nicht nur so, ah, was ist das, ich verstehe gar nichts. Nein, hier, man muss etwas begreifen, anfassen, wie du so gesagt hast. Und naja, also Spaß haben mit Wissenschaft. Der Physiker Richard Feynman hat gesagt, er als Kind hat er viel gespielt und dann in der Ausbildung als Physiker hat er experimentiert und gespielt und dann sagt er, nein, das war jetzt falsch gesagt, ich habe eigentlich immer nur gespielt. Ja, ganz genau, es ist wirklich so. Richard Feynman ist ein von den bekanntesten Physikern eigentlich aus der Welt, Nobelpreis in Physik und er hat immer so gespielt mit Physik oder mit Wissenschaft und das ist auch die, was am wichtigsten hier im Technorama ist, mit Wissenschaft ein bisschen so spielen. Weil spielen und experimentieren können eigentlich etwas wirklich Ähnliches sein. Also mit Spielen kann ich etwas entdecken, als Kind oder auch als Erwachsene hier, wie in dem ganzen Leben eigentlich. Also was entdecken? Die Phänomene entdecken. Das bedeutet, dass ich etwas nicht nur sehen muss oder hören muss, sondern etwas begreifen, so anfassen, damit etwas verändern kann und wirklich mit der Natur spielen oder experimentieren, um das Phänomen zu entdecken. Auf dieses Wort Phänomen werden wir noch zu sprechen kommen, weil ich glaube, das Phänomen steht hier wirklich im Mittelpunkt. Und ich habe es selbst jetzt am Vormittag schon bemerkt, ich bin um 10 Uhr gekommen, bin jetzt 4 Stunden da. Im Moment ist in meinem Kopf nichts kollidiert. Ich dachte, das kommt alles durcheinander, aber ich fühle mich noch sehr unter Kontrolle. Manuela, du bist auch eine der Mitarbeiterinnen. Ja, genau. Ich arbeite seit fast 10 Jahren hier im Technorama. Habe eigentlich als Nebenjob begonnen, habe eine Schauspielausbildung gemacht und als Nebenjob hier in der Ausstellungsbetreuung gearbeitet und dann hat es mich aber immer mehr in den Bann gezogen und nun sind es schon bald 10 Jahre, war dann als Tageschefin zuständig und mache auch das Coaching für die Vorführungen, also die neuen Mitarbeiter, die die wissenschaftlichen Demonstrationen erlernen müssen, da helfe ich dabei. Und das ist schon interessant, dass es eine Verbindung gibt zwischen Wissenschaft und Schauspiel. Genau, ja, das war für mich auch sehr interessant, da ich eigentlich von einer ganz anderen Richtung gekommen bin und jetzt wissenschaftlich hatte ich da keinen großen Hintergrund, den ich mitgebracht habe und habe mir vieles aneignen können und dann mit meiner Berufung, mit meiner anderen Leidenschaft neu verknüpfen können. Das ist sehr spannend. Wir werden in dieser Sendung über das Technorama sprechen und über das Konzept, das dahinter steckt. Die Bibliothek der Experimente, darum geht's. Es gibt 500 Stationen hier im Technorama, wie eine Bibliothek, wo es in der Abteilung Krimi verschiedene Werke gibt, in der Abteilung Humor verschiedene Werke. Stimmt, es gibt natürlich Ähnlichkeiten. Wir haben ja verschiedene Sektoren, verschiedene Themengebiete, in denen wir ein bisschen die Experimente die zusammenpassen, sammeln. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich durchs Haus treiben lässt und da, wo es einem hinzieht, geht man etwas beobachten. Und da sind die Besucher am Anfang auch ein bisschen erstaunt, da wir keinen vorgeschriebenen Weg durchs Haus haben und einfach sagen, ja, beginnt, wo ihr wollt, geht dahin, wo es euch hinzieht, und das kann überall sein. Es gibt keinen falschen Weg durchs Technorama, und genau, so geht dann jeder seinen eigenen Weg durchs Haus. Aber wie ist das entstanden? Das wird ja nicht dem Zufall überlassen sein, oder? Dass unten im Erdgeschoss beim Reinkommen vielleicht Dinge sind, die mechanisch funktionieren, oben das Licht ist, in der Mitte Dinge oder Stationen, wo es um bewegende Flüssigkeiten geht, um Staub und Sand. Da steckt ja jede Menge Expertise im Hintergrund. Also wenn du sagst Zufall ist das ja alles nicht. Nein, dass die Experimente beisammen sind, ist kein Zufall. Aber es gibt keinen vorgeschriebenen Weg, dass man jetzt zwingend im Erdgeschoss beginnen soll. Es gibt auch bestimmtes Publikum, denen rate ich zum Beispiel, zu oberst zu beginnen und sich dann nach unten zu bewegen oder so. Also, was ist das für ein Publikum? Das sind jetzt oft die Familien, vielleicht auch mit kleineren Kindern. Da haben wir zu oberst ja diese ganz großen Holzkugelbahnen und in der Mitte dann die Sonderausstellung, wo sie sehr vieles auch selber ausprobieren können mit dem eigenen Körper. Und dann das Erdgeschoss, für viele dann schon ein bisschen mit der Mechanik und dem Magnetismus, dann schon, also vielleicht, wie soll ich sagen, nicht abschreckend, aber das ist dann, für viele denken, ah, das ist dann so kompliziert oder so. Aber wenn sie oben beginnen, dann sind sie schon ein bisschen in Technorama-Stimmung, und dann, ja, es ist ein anderer Aufbau des Besuches. Auch Teil des Publikums ist auch die Schule oder die Klassen, die hier kommen. Klar, mehr während des Jahres, nicht während der Sommerferien wie jetzt. Aber viele Schulklassen kommen hier und können, das Technorama besuchen. Und wie Manuela gesagt hat, einfach, sie sind frei, die Phänomene zu entdecken oder die Exponate, die sogenannte Exponate oder Exhibits, zu bearbeiten, um das Phänomen zu beobachten. Aber sie haben auch die Möglichkeiten, in den Laboren zu gehen. Diese Laboren sind ein Teil der Ausstellung, wo Workshops durchgeführt werden. Und wo in 45 Minuten oder eine Stunde circa haben die Besucher oder besonders die Schulklasse, die Schüler, die Möglichkeiten, ein Phänomen zu bearbeiten mit verschiedenen Experimenten. Und sie werden, also diese Workshops werden durchgeführt durch unsere Mitarbeiter, Betreuung und unsere Betreuung. Du kommst gerade von einem Workshop jetzt. Was hast du gemacht? Ja, ganz genau. Heute haben wir zwischen 13 und Viertel vor zwei oder 14 Uhr einen Workshop durchgeführt, nämlich diese CSI Classic oder dem Täter auf der Spur. Und es ist so, wir bieten eine Sammlung von verschiedenen Experimenten oder kleinen Einleitungen über diese Phänomen oder physikalische Phänomen, die mit dem CSI, Crime Scene Investigation oder Tatorten untersuchen, zu tun haben. Und lassen wir auch die Besucher, die diesen Workshop gebucht haben, die Möglichkeit, ein bisschen etwas selbst zu arbeiten oder mit uns diese Technik über Sicherheitselemente oder Fingerabdrücke oder Fußabdrücke, Blutabdrücke zu entdecken, zu sehen. Das eine sind die Menschen, die zu euch kommen. Da gibt's wirklich interessante Beobachtungen, die ihr sicher gemacht habt. Und das zweite sind die Experimente, jetzt diese Exponate, die einzelnen, und auch die Workshops. Und das dritte wäre das Museum selbst, 105 Mitarbeiter. Gibt's eigentlich einen Mr. Technorama? Ja, also das Technorama war bis 1982 ein technisches Museum, wo die Leute hier reinkommen können und dann eigentlich das zu sehen, zu beobachten, wie funktioniert eigentlich dieses Gerät, war nicht möglich zu sehen, weil es war unten ein Glas, also ich kann nicht das anfassen. Zwischen 1990 und 2000 wurde das Technorama langsam in ein sogenanntes Science Center. Und warum? Wer hat das angetrieben? Das war der alte Direktor Remo Besio, hat diese Idee gehabt und zusammen mit der Stiftung, das besteht aus verschiedenen Leuten, Präsidenten und so weiter, haben so entschieden, diese Änderung anzufangen. Ein von den bekanntesten Science Center in der Welt ist das Exploratorium in San Francisco. Das wurde von Frank Oppenheimer 1965 etwa so entwickelt, und in der Schweiz war noch keine Science Center. Und eigentlich in der Europa zwischen 1990 und 2000 waren auch nicht so viele. Eigentlich das erste Science Center war in Berlin, sogenannte Urania, sehr klein, wo Frank Oppenheimer das erste Eindruck hatte. Aber seit dann, so seit 2000, so zwischen wieder 1990 und 2000, hat diese Technorama diese Entwicklung gehabt und ist jetzt ein von den bekanntesten und vielleicht zwischen die wichtigsten Science Center in der Welt. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon einige Museen oder technische Museen gesehen, die Stationen haben zum Selbstausprobieren. So schön, groß, gescheit und funktionierend wie das hier in Winterthur habe ich noch nicht gesehen. Aber in Kopenhagen gibt es eins, das Exploratorium. Das ist ähnlich, finde ich. Die amerikanischen kenne ich nicht. Experimentarium. Ja, genau, Experimentarium heißt denke das. Ich, ja, in Kopenhagen, weil, genau. Ja, kann sein. Ja, weil Exploratorium ist in San Francisco und Experimentarium ist dann das andere. Diese Stationen in Schuss zu halten, wenn da eines nicht funktioniert, bekommen die Leute den Eindruck, alles geht nicht. Ja, man muss sagen, die Sachen sind ziemlich robust. Also die werden auch ganz extra so entwickelt. Am Anfang, in der Anfangsphase kann es sein, dass die nochmals überarbeitet werden, weil wir merken, ja, das ist jetzt vielleicht zu heikel oder zu filigran oder so, kann das gut sein. Aber ich muss sagen, es ist wirklich wenig, dass wir tagsüber wirklich außer Betrieb nehmen müssen. Es ist erstaunlich, wie wenig eigentlich kaputt geht. Und wir haben eine sehr große Werkstatt, die Montag bis Freitag beschäftigt ist. Und die sind ziemlich schnell da im Reparieren. Es funktioniert ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Weißt du, das Konzept von einem Science Center, also von einem Technorama auch, ist, dass ich als Besucher die Möglichkeit habe, etwas zu anfassen. Und wenn etwas kaputt geht, wir müssen das reparieren. Fertig. Weil das ist auch Teil dieses Konzepts. Wenn ich mit dem, hast du zum Beispiel unten gesehen, diese Kugel in dem Mechanikumsektor, diese Kugel mit kleinen Kugeln drinnen, wo ich das bewegen muss, um diese, wie sagen, Centrifugal Force zu dieser Zentrifugalkraft zu beobachten und zu machen. Das ist etwas, ich muss sehr, sehr, sehr das bewegen. Und das, es ist auch möglich, dass etwas kaputt geht. Oder die Tische, wo die Gestände sind. Diese Sache kann auch kaputt gehen und wir müssen das werden auch so repariert. Das ist Teil dieses Konzepts, würde ich sagen, dieses Science Center so. Es ist auch so, dass viele Sachen werden auch entdeckt während dieser Bewegung, was ich mache mit einem Exponat. Ist etwas, das auch entdeckt werden kann durch einen Besucher. Etwas, an das wir nicht gedacht haben. Mhm. Wie kann ich das zum Beispiel benutzen? Okay, wenn das Exponat zum Beispiel entwickelt wurde, haben wir oder hat jemand so gedacht, das kann so benutzt werden. Und plötzlich kommt jemand, oder ein Besucher, der zum Beispiel etwas Neues macht. Eine Entdeckung haben wir im Haus. Und das ist etwas, das nur in einem Science Center oder in diesem Fall in Technorama passieren kann. Und beobachtet ihr die Besucher? Gute Frage. Also, ob wir die Besucher beobachten. Also, es gibt noch nicht kein Projekt, um diese Beobachtung wirklich zu analysieren. Aber was passiert ist, dass wir als Betreuer oder als Mitarbeiter sind immer, also geben wir immer Aufmerksamkeit auf die Besucher, was sie machen, und danach besprechen wir eigentlich einige Erfahrungen, die wir gehabt haben und was wir eigentlich verbessern können oder etwas, was schlimm passiert ist. Also aber einen ganzen Research oder eine Forschung über diese Konzepte haben wir noch nicht entwickelt. Obwohl in dem Bereich der Science Center existiert, also Projekten, die so durchgeführt würden, um wirklich Beobachtung an die Besuchern, zum Beispiel ein Monat lang mit 5 oder 6 Exponate fest und danach analysieren sie die Resultate, die Folgen. Das wurden Exploratoren zum Beispiel zwischen 5 und 6 Jahren und 10 Jahre gemacht wurde. Hat es eigentlich Leute gegeben, die sich beschwert haben, dass die Ausstellung nicht mehr ist mit diesen Maschinen früher in den 80er Jahren? Also ich erlebe oft im Informationsbereich Kasse, dass ältere Herren oder auch Damen, aber mehr Herren kommen, die halt das noch kennen, das Technikmuseum, die gerne möchten sich die alten Motoren anschauen und die dann im ersten Moment enttäuscht sind, wenn wir ihnen schon am Anfang sagen, ja, es hat sich ziemlich verändert, schauen Sie sich's an, und die einfach mit einer ganz anderen Erwartung kommen. Das gibt es tatsächlich, dass die enttäuscht sind, sich das Alte zurückwünschen, das gibt es natürlich immer, aber es gibt auch sehr viele schöne Erfahrungen, wenn sie dann nach ein paar Stunden zurückkommen und total begeistert sind, weil es ist wirklich etwas, das die meisten noch nicht so gesehen haben. Jetzt nicht in einem anderen Science Center schon auf der Welt gewesen sind, sondern das zum ersten Mal hier erleben und die dann total begeistert sind. Die kennen das, die Formeln büffeln in der Schule, aber gar nicht wirklich verstehen, was jetzt da genau dahinter steckt oder so. Und die kommen dann und haben wirklich auch Aha-Erlebnisse, was wir ja erzeugen möchten. Und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen verwirrend, wenn man Technorama hört, denken viele zuerst einmal an Technik und an ein Technikmuseum, aber da sind wir eben nicht mehr, sondern es ist ein Science Center, ein Haus voll mit Experimenten, und die Leute, die vielleicht mit einer anderen Erwartung kommen, die müssen wir dann überzeugen. Frank Oppenheimer, der das in San Francisco zuerst gemacht hat, das war der Bruder von Robert Oppenheimer, der als Erfinder der Atombombe, oder einer der Mitentwickler der Atombombe gilt. Ja, genau. Und das war so, Frank Oppenheimer hat auch ein bisschen, also immer eine, ich weiß nicht, ob das ist ein korrekter Pazifist gewesen, und hat auch ein bisschen mit dem Bruder so gestritten. Also, und war auch dann Kommunist und hat deswegen auch Probleme bekommen in Amerika dann in dieser Zeit. Das war auch die, was ich weiß, also dass wie eigentlich das Exploratorium gegründet wurde, weil als er in Europa war, hat er in diesem Urania in Berlin dieses erstes kleine Museum, wo die Leute etwas machen können, also sie dürfen etwas so anzufassen, und hat er so die Idee entwickelt, um etwas so auch in Kalifornien oder so in Amerika zu gründen. Und hat er von dem Stadt San Francisco ein großes Gebäude, ein großes Lager bekommen, so for free, so frei, weil das war nicht benutzbar. Also war nicht benutzt, und hat er die Möglichkeit, einfach diese große Raum mit Exponaten drinnen zu füllen. Und ich wollte etwas hinzufügen, weil du etwas über die Schule auch gesagt hast, und es ist auch so, dass der Kram hat auch eine wichtige Abteilung, das ist die Didaktik, die jetzt seit langem, seit 10 Jahren schon mit der Schule arbeitet. Das heißt, dass die Lehrer können auch so nicht nur Informationen kriegen, sondern auch unterstützen eigentlich von dem Technorama haben, von fachkompetenten Leuten, die schon in der Schule waren und jetzt in dem Technorama zusammen mit Schule oder Lehrern arbeiten können, um diese sogenannte formale Erziehung zu ergänzen mit informal education, oder mit diesem informellen Teil des Technoramas hier, also mit diesem Konzept, wo die Schüler eigentlich selbst arbeiten können. Und wie geht's denn den Lehrern mit den Stationen, wenn sie alleine sind und wenn sie mit Schülern sind? Gibt's da einen Unterschied? oft die Lehrer kommen und sie zuerst, sie sind auch also ein bisschen so, sind neugierig, was passiert hier, was kann ich hier machen? Also in einem Physiklabor, der Biolabor, der Chemielabor. Und dann fragen sie uns, was ich mit den Schulklassen, mit meiner Schule machen kann. Wir erzählen, wir erklären, wie die Workshops durchgeführt werden oder das Thema, das behandelt wird. Also wir planen eigentlich einen Besuch zusammen. Das Technorama bietet auch die Möglichkeit, in einem Lehrcafé zu sitzen, mit einer von unseren Mitarbeitern, der in der Abteilung Didaktik arbeitet, und mit ihnen einen Besuch eigentlich wirklich zu kreieren oder planen. Wie kann ich jetzt mit meiner Schule hierher kommen? Was kann ich wirklich mit meiner Schule hier machen in Technorama? Und was, über alles, was kann ich danach in der Schule machen? Weil das Technorama muss nicht nur ein Ort sein, wo die Schüler kommen, machen und danach weg vergessen. Das ist der Grund, aus dem die Lehrer immer im Kontakt mit unseren Mitarbeitern bleiben, um neue Sachen eigentlich auch in der Schule zu bringen. Zum Beispiel letztes Monat haben wir das erste Projekt gemacht in dem Rahmen von SBCH-Kurs. Nämlich haben wir einen Kurs angeboten, wo 25 Lehrer sich angemeldet haben und mit uns kleine Exponate selbst gebaut haben. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg. Die Lehrer waren sehr, sehr begeistert, weil sie etwas gemacht haben. Ich habe als Lehrer oder als Besucher etwas in der Ausstellung gesehen. Ah, das ist ganz genau, was sie zum Beispiel mit Pendelwellen. Das ist etwas, das ich jetzt dieses Jahr oder in diesem Jahr erklärt haben. Die Schule war ein bisschen so mit Zweifeln, wissen sie nicht wirklich, wie läuft. Und hier kann ich jetzt das machen. Aber kann ich nicht jedes Mal mit meiner Schule vielleicht hier kommen? Ah, ich will jetzt etwas selbst bauen. Und wir haben diese Möglichkeit gegeben. Also 25 Lehrer waren hier und sie haben fast 20 in einer Woche. Also 5 Tage haben sie ein echtes Exponat gebaut, selbst gebaut. Sie waren begeistert und sie haben auch trotzdem so zusätzlich zusammengearbeitet, auch mit unserer Werkstatt. Aber naja, also die Idee ist, dass die Lehrer eigentlich kommen hierher, können als einen normalen Besucher kommen, aber auch wie Leute, die wirklich das Technorama benutzen können. Nicht nur hier im Haus, sondern auch in der Schule, mit Schülern und Schülerinnen. Und es gibt ja auch sehr viele ganz simple und kleine Experimente, die man ohne Probleme in der Schule, im Unterricht machen kann mit den Schülern. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht auf Ebene der Primarschule oder so arbeiten, sich das manchmal nicht zutrauen, weil sie denken, Experimentieren ist so kompliziert. Aber da wünschen wir uns auch, dass die öfters so einfache Experimente in der Schule zeigen und jetzt gar nicht unbedingt die Erklärung, die ganze Theorie dahinter vermittelt werden muss, sondern dass in erster Linie die Beobachtung des Phänomens im Vordergrund steht. Und später, wenn der Lehrer dann im Unterricht die Theorie macht, kann er auf die Erfahrungen zurückgreifen, die Schüler entweder hier gemacht haben, aber das sind dann die emotionellen Erfahrungen beziehungsweise die taktilen Erfahrungen, und das ist ja eine große Ressource. Wir haben jetzt noch einmal gehört, das Regentropfen-Schlagzeug. Eine typische Station, die aber schon ein bisschen technisch ist. Da ist einiges im Hintergrund mit Computer, dass die so funktioniert, wie die Regentropfen gesteuert werden. Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich eine der schwierigeren Stationen. Ja. Wie entsteht denn sowas eigentlich? Das ist etwas, das mit dem Hahn, also Hahn, wo das Wasser kommt raus. Hahn, ja. Mit Hahn, das kann man zu Hause aus machen. Ein Hahn mit Tropfenwasser und verschiedene Elemente unten. blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Und jedes Körper hat eine Resonanz, also Resonanzkörper oder Kiste. Und das klingt etwas so Schönes. Und von da kann man vielleicht an einem Exponat denken. Ey, könnten wir ja vielleicht verschiedenen, einen Regenbogen, einen Bogen kreieren, machen und danach die verschiedenen Sound, die verschiedenen Töne so hören. Wer kommt zu euch mit Ideen für Stationen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass eine Idee kommt aus einem Künstler, der zum Beispiel mit einem Phänomen der Natur gearbeitet hat. Und dann kommt die Idee, okay, könnten wir das an Exponaten bauen? Oder es gibt ein Phänomen, das plötzlich haben die Straße gesehen haben. Und das kann ich auch das wieder machen im Haus. Es gibt auch die Experimente, die gesammelt werden. Und danach mit kleinen Exponaten kann sein. Zum Beispiel in dem, ich weiß nicht, also in, bei unserer Demo. Es gibt eine Laser-Demo, wo es gibt verschiedene Experimente. Diese kommen auf eine Idee oder etwas, das gelesen werden, etwas, das jemand gelesen hat und das. Könnten wir das ändern oder anderes Material benutzen? Nicht nur diese besonderen, Gegenstände, sondern zum Beispiel, es gibt ein Experiment, das wir mit Ballon machen, also Luftballon und Laser. Das ist sehr, sehr lustig, aber auch beeindruckend. Mit einem zwei Ballonen eindringen in einander. Es gibt einen roten Ballon und einen grünen Ballon und einen grünen Laser. Und wenn diese grünen Laser auf diese zwei Ballonen trifft, etwas passiert. Nämlich, dass man hört einen Knall, aber der grüne Ballon bleibt raus. Und rot eigentlich explodiert, weil diese grüne Laser, also der rote Ballon absorbiert nur dieses grünes Licht. Und das ist etwas, das vielleicht zufällig gesehen haben also nicht mit dem Ballon, sondern mit anderem Material, das ist etwas, das wir vielleicht brennen können. Und danach hat jemand die Idee gehabt, könnten wir vielleicht auch mit Ballon arbeiten? Aber was passiert, wenn wir 10 Ballonen und hintereinander haben? Und das kommen also langsam Ideen über Phänomene, die schon existiert, aber die sie verändern können. Aber sitzt ihr da gemeinsam in einer Gruppe und diskutiert miteinander oder trefft ihr euch regelmäßig? Nein, es ist nicht so. Also regelmäßig wirklich, in diesem Fall zum Beispiel haben wir jetzt die, wenn wir Sonderausstellung, zum Beispiel neue Sonderausstellung entwickeln müssen, haben wir regelmäßige Treffen. Und es ist ganz genau jetzt der Fall, weil nächstes Jahr bieten wir die Sonderausstellung Klangwelt, also eine Sonderausstellung über Musik, Tonen. Und die Idee ist jetzt, es gibt ein kleines Team, das Team muss jetzt Ideen sammeln und danach wir diskutieren diese Idee oder bringen wir unsere Idee oder etwas, das wir gesehen haben in anderem Science Center oder in einem Show. Zum Beispiel habe ich etwas im Theater gemacht mit Freunden von mir, Körpermusik. Das kann auch in ein Exponat werden, zum Beispiel. Etwas, das die Besucher auch machen können mit einem zusätzlich. Man kann unsere Körper benutzen. Das kann auch eine Vorführung sein in einem Science Center. Das ist eine Möglichkeit. Oder ein Phänomen, das wir gesehen an der Uni gesehen haben. Es gibt eine neue Entdeckung. Und von dieser neuen Entdeckung könnten wir ein kleines Exponat bauen. Also jetzt ist diese Zeit. Dieses Team sammelt also ein bisschen Idee oder kleine Exponat oder Pre-Prototyping-Geräten. Und danach, wir treffen uns einmal pro Monat und wir sehen, was eigentlich gemacht werden muss von unserer Werkstatt oder etwas, das wir gekauft können oder etwas, das wir gemietet können. Mieten können oder kaufen können. Sind eigentlich diese Experimente mit Copyright versehen? Gibt es da irgendwelche Probleme mit Rechten, die ihr auch klären müsst? Oder ist das einfach, Wissenschaft ist da frei? Das mit dem Copyright, also vielleicht für diesen Bau des Exponats, aber das bin ich nicht sicher. Was ich weiß, ist, dass normalerweise ist die Idee des Exponats ist immer auf jedem Zettel geschrieben. Oder woher die Idee kommt. Hier in Mausen, jeder Zettel hat diese Erklärung. Aber Copyright mit Phänomen denke ich existiert nicht. Weil es eigentlich ein Copyright über ein Phänomen ist, ja? Eigentlich, und das wird man ja nicht copyrighten können. Das ist etwas, das wie eigentlich, wenn eine Idee oder ein Phänomen eigentlich kann eigentlich so beobachtet werden und danach kann man mit einem Gerät vielleicht ein Copyright machen bei dieser, wie heißt es, Patent Office. Mhm. Aber das Phänomen von Elektromagnetismus zum Beispiel existiert schon. Also es ist nicht das etwas, das mit Copyright gemacht werden. Also man kann nicht ein Copyright von dem Elektromagnetismus machen. Ich kann ein Copyright von einer Glühbirne machen, eigentlich so. Ich finde, das Exponat bin ich nicht sicher, ob da ein Copyright ist. Wahrscheinlich fehlt auch der Markt dafür. Ja, ich kann sein. Montessori-Materialien zum Beispiel, das ist nicht so einfach. Es ist, was ich weiß, zum Beispiel, es ist das Folgende. Existieren Bücher, wo eine Leitung für die Exponatbau sind. Und diese Bücher zum Beispiel kosten Richtig Geld. Wirklich? Ja, es ist so. Mhm. Existiert immer von dem Exploratorium diese sogenannte Cookbook. Das sind Rezepte, um ein Exponat zu bauen. Und ich spreche über 400 Franken für ein Buch mit 60 Rezept. 400 Franken, etwa so. Aber da steckt ja dann die gesamte, praktisch, wie man es umsetzt, alle, die Didaktik dahinter, alles schon getestet, alle. Wirklich ja, ein Kochbuch. Ja. Ein Kochbuch, ganz genau. Es ist da auch drin, die Rezepte und auch was sind die Nachteil, Vorteil, was ich, also als ein Bauer bemerkt haben, welches Material benutzen muss und so weiter. Ja, zum Beispiel, wollen wir ein Exponat bauen mit zwei großen, parabolischen Antennen, diese großen Radarantennen. Um das Phänomen von der Reflexion der Schale zu zeigen. Das heißt, dass nicht nur elektrische Signale in einem Punkt konzentriert werden, sondern auch Schale. Das heißt, diese zwei große Antennen mit 150 Zentimeter Durchschnitt groß sind, ein gegenüber einander. Und zwei Besucher können, oder ja, zwei Männer, ein Mann, eine Frau und so weiter, können in einem Brennpunkt eines Spiegels sein, etwas so leisen sprechen und in anderen Brandpunkt zu hören. Und Beispiel, auf ein Kochbuch von Exploratorium, man beschreibt, wie sie gemacht haben, welche Material benutzt haben, wie groß das sein kann, welche Rolle ein großes spielt und so weiter. Das heißt, dass, also wieder zu die Frage, wie etwas entwickelt wird. Das ist eine Idee, weil jemand hat zum Beispiel gelaufen und hat bemerkt, dass mit dieser großen Radarantenne kann man das hören. Jetzt machen wir ein Exponat darüber. Wie? Und man kann so anfangen zu experimentieren mit großen und so weiter, so, welches Material ist besser und so. Ja? Wir wissen auch nicht immer alles. Also es gibt auch Künstler, die Sachen für uns gemacht haben, bei denen wir nicht bis ins Detail wissen, was für Material das da genau ist, welche Gase zum Beispiel verwendet wurden, da es einfach Künstlergeheimnis ist und bleibt und wir selber das auch nicht erfahren. Und Manuela, gibt es ein Rezept für ein Cookbook für die Vorführungen? Gibt es da etwas, was man weiß, was sicher funktionieren wird, was man sicher nicht darf? Ja, es gibt verschiedene Aspekte natürlich. Bei mir geht es dann meistens um die Umsetzung. Also ich arbeite meistens mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern zusammen, die Experimente entwickeln. Und dann geht es darum, die so zu verpacken, dass die anschaulich präsentiert werden können und auch verständlich. Also was nicht funktioniert, ist, wenn es zu lange dauert und einfach zu theorielastig ist, inhaltlich zu kompliziert wird, dann merken wir, dass es dann nicht mehr funktioniert für das große Zielpublikum. Also wir möchten ja auch für alle Besucher, die jetzt nicht mit einem wissenschaftlichen Hintergrund kommen, auch etwas mitgeben können. Und dann sind das meistens 10- bis 15-minütige Demonstrationen, bei denen wir versuchen, etwas mitzugeben, aber auch nicht zu kompliziert, zu tief in die Materie reingehen. Ist das hochgradig gescriptet? Oder ist da Platz für individuelle Persönlichkeiten, die das wahrscheinlich besser und schlechter machen? Teils, teils. Also bei den, es gibt zwei große Vorführungen, bei denen es ziemlich, genau nach Plan ablaufen soll, weil es auch Sicherheitsaspekte gibt, die man einhalten muss. Da muss man dann zum Beispiel bei der Blitzvorführung genau zu diesem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stehen und hat so und so lange Zeit, um zu sprechen. Und das ist dann ziemlich ein straffes Korsett. Und bei den kleineren Demonstrationen ist man eher frei. Da gibt es zwar einen Ablauf, einen vorgesehenen, es gibt dann meistens auch einen Sprechtext, aber da steht es den Betreuern auch zu, individuell ein bisschen diese Demonstration mit eigenem Leben zu füllen. Das möchten wir auch, dass die das auch machen. Natürlich immer mit in Anbetracht auf, dass sie nichts Falsches erzählen und, ja, es gibt sicher Dinge, die man einhalten soll, aber da sind sie auch bis zu einem gewissen Stück frei. Ich merke es bei den eigenen Kindern, wenn ich bei einer Vorführung zuschaue, wenn es dem, der vorführt, gelingt, die Kinder in den ersten Minuten, zwei Minuten anzusprechen und zu aktivieren, die ersten zwei Minuten, oder? Ja, erster Eindruck, sehr wichtig. Das ist eben auch ein bisschen meine Aufgabe hier, dass es nicht nur um den Inhalt geht. Meistens sind die Betreuer dann schon fachlich sehr informiert. Und dann ist es ja auch nicht immer ganz einfach, das dann auch rüberzubringen. Und dass es dann auch sehr wichtig ist, die Art, wie man mit den Leuten spricht. Wie beginne ich? Dass ich die Zuschauer gleich in den Bann ziehe, ich präsent bin, humorvoll, was auch immer, dass es nicht so trocken ist. Sonst hat man ziemlich schnell verloren. Aber unterscheidet sich da eigentlich die Naturwissenschaft als Inhalt nicht? Das könnte auch dann eine andere Theatervorführung sein, oder? Das sind doch die gleichen Kriterien. Ja, es ist überall ein bisschen das Gleiche, das stimmt. Es ist einfach fast noch ein bisschen anspruchsvoller, mit so einem Inhalt die Leute zu packen. Es gibt ja auch viele, also meine Mutter zum Beispiel, die hat sowieso von Anfang an das Gefühl, das begreife ich nicht. Und jemanden mit so einer Einstellung abzuholen, ist nicht ganz einfach, aber das möchten wir genau, dass wir möglichst viele Leute mit unterschiedlichen Hintergründen abholen können. Und aber sonst, die Basissachen von wie präsentiere ich, die sind überall gleich, egal was ich inhaltlich erzähle. Und was macht die Naturwissenschaft dann speziell oder was ist die Herausforderung? Ja, also ich persönlich finde es teilweise noch schwierig. Also es sind ja die Betreuer sind meistens, die kommen aus ganz verschiedenen Bereichen beruflich. Das sind meistens nicht Menschen, die Physik oder Chemie studiert haben. Und dann sich das Wissen anzueignen und dann das so zu erzählen, dass es auch nicht falsch wird. Also in der Naturwissenschaft gibt es oft so Wörter, die man zum Beispiel nicht benutzen soll, weil es dann falsch wird. Und je einfacher, dass man etwas erklären möchte, desto schwieriger wird es und auch schnell falsch. Also ich als jetzt als Laie, wenn ich das so sage, habe dann versucht, etwas einfach zu erklären und dann Wörter benutzt, die ein Physiker sagt, nein, das ist falsch. Und ich finde jetzt persönlich die Herausforderung, etwas so, etwas korrekt zu präsentieren, einfach zu erklären, aber trotzdem korrekt. Das finde ich eine Herausforderung. Es gibt viele Phänomene, die man nicht sieht. Oder viele Konzepte in der Naturwissenschaft. Kraft kann man nicht blau anmalen. Die kann man nur spüren und das zu zeigen, ist schon eine Herausforderung. Magnetismus gibt's nicht irgendwie in der Luft als roten Dampf oder so. Das ist auch bei den Stationen so oder bei den verschiedenen Exponaten, dass man vieles davon eigentlich nur als Prozess erleben kann, aber nicht als Objekte vor sich. Was meinst du, Lotta? Also das Phänomen eigentlich einfach zu schauen, dass etwas zum Beispiel zwei Magneten, die in der Luft sich bewegen, und ich sehe diese Phänomene, oder? Ja, aber das, ich sehe da die zwei Objekte, die zwei Magneten, aber ich sehe das, was sie bewegen lässt, das sehe ich nicht. Du musst etwas, also für das Exponaten, das Exponatskonzept ist, dass ich mit diesen zwei Magneten etwas machen muss und kann. Und was spüren kann. Ich muss praktisch die Kraft spüren, indem ich die Magneten in die Hand nehme und ja. Das zieht mich zueinander. Genau. Und das ist praktisch die blaue Farbe ja, im übertragenen Sinn. Genau. Aber in einer Vorführung könnte sein, das haben wir noch nicht, aber eine riesige Magnet zum Beispiel, oder zwei riesige Magnete, und könnte man vielleicht eine Person einfach oder jemand, Manuela konnte im Prinzip diese großen Magneten in der Luft heben gegen oder einfach auf die Decke einfach stecken mit einem großen Magnet. Das wäre etwas, das sie eigentlich spuren könnte, aber das wir zeigen auch. Zum Beispiel auch in der Blitzshow. Also wir erzeugen Blitzen im Haus. Das ist ein Phänomen, das wir eigentlich zeigen. Und wir geben auch die Möglichkeit, in eine sogenannte Faraday-Käfig zu sehen, um das Phänomen zu erleben. Oder du hast die Kräfte erwähnt, da haben wir zum Beispiel das Coriolis-Karussell. Ah, stimmt. Da sitzt man in einem großen Karussell, dreht sich im Kreis und kann dann eben solche Kräfte, die man in der Schule mit Formeln ausgerechnet hat, Zentrifugalkraft zum Beispiel, selber an sich spüren oder mit Pendeln zum Beispiel Kräfte sichtbar machen. Und das ist genau das, was wir möchten, so etwas sichtbar zu machen oder spürbar. Ja, und was auch wichtig ist, dass etwas, das Neues wirklich kommen kann. In dem Physiklabor zum Beispiel, in dem Workshop Unsichtbares Licht, die dunkle Seite des Lichts, es gibt Stationen, wo verschiedenes Material auf den Tischen zur Verfügung steht, und die Besucher können wirklich selbst Experimenten kreieren, machen, um ein Phänomen zu entdecken. Es gibt keine Rezept, aber sondern nur vielleicht eine Lichten, eine Lampe, ein Filter und ein Gerät. Und ich kann diese drei Elemente zusammensetzen, um etwas zu sichtbar sogenannt machen. Das im Prinzip ist nicht klar. Was ist das? Ein Lichten, zum Beispiel eine rote Lampe, ein Infrarotbandfilter und eine sogenannte Wärmebildkarte, eine Karte, die außen auf Wärme reagiert. Ich sehe gar nicht so. Ich muss das Lichten anmachen, Filter zwischen und dann etwas beobachten, wie diese, aber das muss ich, wie du gesagt hast, es ist ein ganzes Prozess. Ich mache etwas, um etwas zu beobachten oder machen, kreieren. Eines der verblüffendsten Exponate ist ein schwarzer Koffer. Schaut ganz einfach aus, den nehme ich in die Hand und der reagiert spektakulär anders. Mhm. Ich kann ihn nicht um die Kurve tragen, ohne dass er ganz komische Bewegungen macht oder mir Kräfte spüren lässt. Und ich denke, das ist schon sehr verblüffend einfach und spektakulär anders zu spüren, dann wie ich es im Alltag erlebt habe. Und dann die Erklärung mit dieser Erfahrung, dass der Koffer ganz anders sich anfühlt, glaube ich, funktioniert sicher gut. Gibt es Sachen, die gar nicht funktionieren, wo ihr festgestellt habt, einerseits bei Vorführungen, andererseits bei Ideen, was funktioniert nicht? Also vor wie viele Jahre? Also in den Vergangenheiten, vielleicht vor 8 Jahren, 9 Jahren, waren in der Ausstellung 2 große Lautsprecher. Ein gegenüber einander. Diese 2 Lautsprecher haben 2 Tonen, erzeugt. Also war ein Ton mit, sagen wir, 1000 Hertz und der andere Lautsprecher mit 1002. Damit in der Mitte konnte ich die Interferenzmuster hören. Okay? Es ist ein wunderschönes Exponat, hat nicht gut funktioniert. Wieso? Weil das war zu störend für die anderen Besucher, weil die Töne waren zu hoch. Und das war auch störend für die anderen Mitarbeiter. Also, und jetzt ist dieses Exponat nicht mehr im Haus. Jetzt. Vielleicht könnte man das in den nächsten Jahren für die Sonderausstellung Klangwelt wieder eingestellt werden. Aber man muss einen neuen Weg finden, wo diese Probleme lösen können. Bei einem anderen Experiment habe ich gesehen mit Akustik, dass man ein Musikstück abspielen kann und magnetische Teilchen in einer Flüssigkeit formieren sich und tanzen zu dieser Musik. Aha. Und da ist der Lautsprecher in einer Kuppel drinnen, der nur den Platz beschallt, auf dem man sitzt. Ja. Das ist ein... Das ist die hohe Kunst der Museumsgestaltung, wie man solche Dinge einfach wirklich dann auch umsetzt. Aber das ist zum Beispiel eine Lösung. Ich bin jetzt mit diesem Exponat beschäftigt und kann ich sehr, sehr, sehr gut hören, was kreiert wird, also was erzeugt wird, diese Musik und auch gleichzeitig. Genau, diese sind die Lösungen, die eigentlich gefunden werden müssen, um Probleme zu lösen. Weil wenn du sagst, es gibt etwas, das nicht funktioniert, ein Exponat kann eigentlich wirklich nicht funktioniert. Wenn ein Exponat nicht funktioniert, bedeutet das, das Phänomen kann nicht beobachten oder es ist nicht erzeugbar. Und das ist kein Exponat. Also es ist etwas, das nicht produziert wird. Wahrscheinlich kann man aber jedes Problem lösen in diesem Bereich, oder? Hoffentlich, nein, nicht immer. Wie zum Beispiel, diese von 10 Jahren war diesen zwei Lautsprecher und eine Lösung wäre gewesen zum Beispiel, okay, wir müssen jetzt diese zwei Lautsprecher vielleicht draußen bringen. Aber wir haben jetzt, wir müssen etwas bauen, um diese ganz weg zu machen. Also, es ist lösbar. Aber war nicht die Zeit, keine Zeit gehabt. Geld was auch mal. Also. Aber akustisch ist es schon eine Herausforderung, so eine Ausstellung zu gestalten. Also, heute hat es jetzt nicht so viele Leute. Es gibt Tage, da haben wir bis zu 3000 Leuten und da kann man sich vorstellen, dass es dann schon sehr laut wird in der Ausstellung. Trotzdem muss jedes Phänomen funktionieren. Auch die Vorführungen, die kleinen Demonstrationen, die sind ohne Mikrofon zum Beispiel um einen Tisch herum. Das wird dann schon schwierig akustisch. Was ist denn für euch Mitarbeiter anstrengend in eurer Arbeit? Die Akustik eben sicher, wenn viele Leute da sind? Das ist schon anstrengend. Also man ist den ganzen Tag auf den Beinen. Also man geht den ganzen Tag umher. Der Lärmpegel, der ist schon, also das merkt man dann meistens erst am Abend, wenn man zu Hause ist. Aber das ist, kann schon sehr anstrengend sein. Wir haben kein Tageslicht. Also die meisten, also Labore zwar schon, aber die Ausstellung, das ist ohne Fenster. Ja, stimmt, also nicht überall, aber das ist schon, das merkt man, also vor allem am Anfang, das ist ziemlich anstrengend. Ja. Und die Menschen selbst, mit denen ihr zu tun habt? Ja, die können natürlich schon auch anstrengend sein, das gibt es immer, aber ja, also zum Beispiel ganz viele Schulklassen auf einem Haufen am Ende des Tages, wenn die Energie schon ein bisschen verflogen ist, das kann schon ziemlich anstrengend werden. Aber sonst im Großen und Ganzen, ja, sind es mehr positive Erfahrungen mit den Besuchern als jetzt negative. Ja, und was sind positive Erfahrungen? Ja, wenn man etwas, wenn man miterleben kann, dass ein Besucher etwas entdeckt oder ein Aha-Erlebnis oder ein zu einem kommt und etwas zeigen möchte, was er entdeckt hat oder Besucher, die zusammen arbeiten, experimentieren und man die Freude ihnen ansieht, ja. Und gibt es so eine Verlaufskurve in der Aktivität? Wenn man hereinkommt, wird man wahrscheinlich erschlagen sein von der Fülle, aber irgendwann kommt man in eine Geschwindigkeit, die irgendwie auch ganz gut erträglich ist, denke ich mir. Ja. Ist es beobachtbar, wie Menschen sind, wenn sie das erste Mal kommen, wenn sie das zweite Mal kommen? Ja, es gibt natürlich große Unterschiede, aber tendenziell ist es genau das am Anfang ein bisschen... Ui, das ist ja so groß und Hilfe. Aber dann merken sie, dass sie sich einfach auf das einlassen und halt auch selber. Sie merken dann auch, sie müssen selber aktiv werden. Es wird nicht man wird da nicht berieselt, sondern man muss wirklich selber arbeiten, experimentieren. Und Viele kommen dann auch am Schluss und sagen, sie kommen wieder, weil es einfach so groß ist. Und dann kommt man vielleicht auch mal 2-3 Stunden und nimmt sich nur eine Etage vor oder so. Ja, das merkt man schon ein bisschen am Anfang, die Fülle und der Gedanke, oh, jetzt muss ich ja selber das machen, aber dann das sich einlassen darauf und dann kommt man in so einen Flow und dann geht's gut. Wie viele unterschiedliche Elternarten gibt es denn? Elternarten? Also im Labor habe ich bemerkt, es gibt Eltern, die auch mal kommen hier rein und am Anfang wollen im Prinzip nur die Kinder in dem Labor lassen. Zum Beispiel, komm, kannst du hier jetzt etwas machen mit verantwortlichen Personen und so weiter. Aber dann, also es ist fast immer so, dass sie werden auch involviert. Also sie machen auch etwas mit. Es ist möglich hier nicht nur so beobachten, wenn keine Verfügung ist, meine ich. Also wenn ein Kind zum Beispiel mindestens im Physiklabor mit einer Schale in dem Gesicht ist, so will auch der Eltern wissen, was läuft, was ist das? Und also meistens machen alle die Eltern mit. Und nur so selten passiert, dass die Eltern mindestens im Physiklabor lassen, zum Beispiel in einem öffentlichen Workshop kommen und lassen die Kinder für eine Stunde mit uns und dann gehen sie weg und kommen wieder nach einer Stunde. Aber das passiert selten. Meistens sind alle zusammen, sie spielen zusammen, sie arbeiten zusammen, sie experimentieren zusammen. Das ist sehr... Ja, es gibt auch Eltern, die denken, wir kommen jetzt wegen unseren Kindern, oder? Wir machen einen Ausflug mit den Kindern, die kommen, dann gehen sie mit dieser Einstellung rein, ja, und sagen so, jetzt könnt ihr da experimentieren. Und am Schluss siehst du die Eltern ganz aktiv am Experimentieren, die Kinder irgendwo, ja, ich komme gleich. Das ist schön zu sehen. Ich denke, das ist auch der Grund, denn wir sagen, dass keine bestimmte Alter ist im Haus, im Technorama. Also wirklich, kann man mit jedem Alter hier etwas machen. Es gibt oben eine, beim vermessenen Menschen, eine Statistiktafel, wo jeder ein Pickel hinpicken kann, die Farbe orange, wenn man eine Frau ist, grün, wenn man ein Mann ist, dann sich abmessen, wie groß man ist und wie alt, und dann pickt man das hin. Und das ist eine schöne Kurve über alle Besucher, die dort mitpicken, und wir haben geschaut. Ja, das ist zum Beispiel ein wunderschönes Exponat, würde ich sagen. Leider weiß ich nicht, wer hat das, muss nachgucken und sehen, wer hat das entwickelt zum Beispiel. Aber wie du sagst, es ist beeindruckend. Es ist so etwas wie eine statistische ist, also eine Statistik des Technoramas in der Sonderausstellung. Es ist das, dass die Besucher mitmachen haben. Und sich selbst jedes Kind oder jeder Besucher, der sich als Punkt in die Statistik einfügt, sieht, eine Statistik ist nicht nur ein Punkt, sondern ganz viele. Ja. Und es ist ein wirklich schönes Exponat, wo man mitten dabei ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Eltern und Kinder zu Beginn noch sehr miteinander etwas machen und die Kinder sagen, schau. Aber das ist, glaube ich, jeder sich voneinander löst und seine eigene Geschwindigkeit findet, wo er dann auch etwas bearbeitet und schaut. Stimmt, ist ganz genau so. Also im Haus, in einem Science-Center, jeder kann eine einzige Zeit nehmen. Wie du sagst, meinen einzigen Weg finden, um ein Phänomen zu bearbeiten. Ich kann mit dem Kugel und der Kugel drinnen halbe Stunde lang so das Kind. Oder noch eine Sekunde, okay, langweilig, gehe ich weg. Das und kann man sein. Ist bei seiner Kohorte, weil es ein großer Raum ist und man sieht von einem Ende weit auch ins andere und man weiß, dass man nicht alleine ist mit seinen Objekten. Was sehr schön ist, ist auch der fehlende Wettbewerb. Es geht hier nicht darum, dass man etwas schafft, dass man etwas möglichst schnell oder gut schafft, außer bei Reaktionszeitmessen. Aber es ist immer der Stresslevel wird reduziert bei den Anforderungen des Alltags, dass man etwas schaffen, verstehen muss. Völlig sekundär. Ja, also es gibt auch kein Falsch. Also man kann bei uns kein Exponat falsch benutzen. Das gibt es nicht. Und das ist auch, die Betreuer haben da auch eine wichtige Rolle. Die sind nämlich nicht Aufsichtspersonal, die schauen, ob da jemand was falsch macht, sondern beurteilen. Genau, also das denkt man ja vielleicht zu Beginn, wie in einem Museum, so ein Aufseher, oder, dass man nichts Falsches anfasst oder so, Polizist spielen, und dass die aber bei uns einfach die Rolle der Vermittler haben. Also die, klar, wenn ich sehe, jemand hat jetzt da irgendwie Berührungsängste und traut sich nicht, das anzufassen oder so, dann gehe ich hin und ermutige die Person. Aber das sind nicht, es gibt kein Falsch, also man kann es nicht falsch machen. Draußen in der Aula, wo man die drei Stockwerke in einer großen Halle übersehen kann, ist ein Drahtseil gespannt und es sind drei Flummis, drei Bälle, ein kleiner, ein mittlerer, ein großer, und sehr interessant zu beobachten, jemand kommt, nimmt diese Bälle, schiebt sie hinauf und versucht dann, sie mit einem Schwung möglichst hoch zu werfen, und dann fallen sie runter und dann passiert das, was eben offenbar vorgesehen ist. Der oberste Ball springt recht weit, aber nicht sehr weit nach oben. Wenn man dann liest den Text, steht, dass man diese drei Bälle nicht nach oben wegschieben soll, sondern einfach möglichst ruhig fallen lassen. Und wenn man das macht, dann ist es spektakulär, wie hoch dieser kleine Ball Richtung Decke katapultiert wird. Und das Schöne beim Beobachten war, dass ein Bub, 12 Jahre, das mit einem Schwung nach oben probiert hätte, er hat den Text nicht gelesen, ja, geht dann weiter. Sein kleiner Bruder lernt von seinem Bruder, wie er das macht, macht das Gleiche, geht auch weiter. Und später kommt dann jemand, der die Anleitung gelesen hat oder einfach nur diesen Satz, dass es möglichst ruhig fallen lassen, gelesen hat. Spektakulär, wie hoch der springt. Und sein kleiner Bruder beobachtet den und macht das ganz genauso. Nein, es war nicht so. Er hat nicht bemerkt, dass der Bruder das nur fallen lassen hat, sondern der kleine Bruder hat es auch wieder nach oben. Aber ich glaube, da gibt es so verschiedene Wellen. Also wenn Menschen, die das irgendwie machen, dann schauen sich das andere ab, eine gewisse Zeit lang, bis das wieder verloren geht, dieses Wissen, wie man dieses Exponat praktisch unter Anführungszeichen richtig bedient. Und dann wieder so eine Welle kommt, wo man sich's falsch voneinander abschaut. Wobei eben ihr sagt, es gibt kein Falsch. Ganz genau so. Wenn du sagst, früher hattest du gesagt, es gibt ein Exponat, das nicht funktioniert. Nein, also in diesem Sinne könntest du auch sagen, dieses Exponat funktioniert nicht. Nein, das ist anders in Erfahrung, die Besucher gehabt haben. Und klar, wenn du ein bisschen mehr Zeit nehmen willst, kannst du ein bisschen auch untersuchen und probieren zu verstehen. Das wäre zum Beispiel mein Fall. Wieso? Wenn ich so mache, das funktioniert. Also funktioniert. Das ist das Phänomen. Aber was passiert, wenn ich nicht das mache, nach oben zu schieben, sondern lasse ich das? Also, es ist eine andere Möglichkeit, mit dem Exponat zu arbeiten. Aber es gibt keine wieder. Da könnte ich aber eine Stunde dabei sitzen und nur zuschauen, nur zuschauen, noch nicht selbst angreifen. Das ist ja schon sehr... Und durchs Beobachten lernt man natürlich sowieso viel. Ja. Also das kennen wir auch als Kleinkinder. Da lernen wir auch so vieles durchs Ausprobieren und Beobachten von den Eltern oder von den Geschwistern. Und das ist ja da auch schön, wenn man da von den anderen lernt oder vielleicht auch aus den Fehlern der anderen dann etwas herausfindet. Und das geht ja genau. Und diese Lernwege sind schon interessant, weil die sind ja auch nicht blau anmalbar. Ja. Das ist so eine darüber oder darunter liegende Ebene, wie man hier lernt. Voneinander, miteinander, selbst probieren. Und die Texte, die dabei stehen, sind sehr einfach und gut lesbar gehalten. Ein Absatz, der vielleicht in 20 Worten erklärt, was der Kontext ist oder worum es geht. Und dann im Sinne einer Anleitung wirklich nur 4 kleine Punkte. Das heißt, man erzieht wahrscheinlich auch Kinder oder Besucher zu lesen, weil es zahlt sich immer aus, es zu lesen irgendwie. Man kann es auch ohne machen, aber es zahlt sich aus. Das ist ein guter Punkt. Also verschiedene Science Center haben auch andere Lösungen gefunden. Zum Beispiel, es gibt ein Science Center in Schweden. Ja, kommt jetzt in Schweden. Das müssen wir. Können wir kontrollieren in den Shownotes dann, ja. Sie haben zum Beispiel keinen Text. Sie sind wirklich, die Exponaten sind aus dem einfachsten Material gemacht. Eine alte Antenne, zum Beispiel ein altes Radio, etwas so gestellt. Es scheint, das ist ein bisschen so nicht gut gestaltet, aber trotzdem, das Phänomen ist sehr klar und sichtbar und hörbar oder benutzbar, und aber keinen Text. Oder es gibt eine andere Lösung, nur Bild. Also was ich machen muss, ist nur mit einem Bild gemacht. Zum Beispiel, das ist ein Test, den ich in dem Physiklabor mache, jetzt gerade. Es gibt einen Zettel, nur mit Bilder, damit die Besucher einfach ein Experiment selbst bauen können. Und danach, also das ist das Bild, das ist das, mache ich das. Und was passiert? Gucke ich das. Keine Erklärung, aber weil da bin ich, dann kann ich mit ihm sprechen. In diesem Haus haben wir, vielleicht hast du schon das bemerkt, es gibt ein Teil vorne, wo wir können, was ich machen muss, um das Exponat zu benutzen. Also 3 oder 4 Sätze, fertig. Und danach, wer mehr wissen möchte, der hin. Und es gibt eine Erklärung, ein bisschen Details geht. Genau, die Erklärung kommt dann später, wenn ich wirklich wissen will, warum das so ist oder wie die Zusammenhänge sind. Genau. Die 3 Sätze vorne sind irgendwie so eine Belohnung. Man hat den Eindruck, wenn man sie, man kann das ja auch so probieren, ohne etwas zu lesen. Aber ich habe immer den Eindruck hier gehabt, eben beim Selbstprobieren, dass es so eine Belohnung ist. Man erfährt dann mehr, wie wenn ich es nicht lese. Es zahlt sich aus. Das ist eine schöne Erfahrung. Ja, das stimmt. Bei den meisten Sachen ist es wirklich so, ja. Oder vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Exponat, mit den 3 Bälle. Wenn du Nichten liest, zum Beispiel, und fängst du mit diesen Experimenten, also die 3 Bälle nach oben wegzuschieben, danach lässt du die Bälle unterfallen. Machst du das vielleicht mehrere Mal, also in eine halbe Stunde, verschiedene Erfahrungen, und danach bemerkst du das, ich muss einfach das unterfallen lassen. Jetzt ist besser, oder das Phänomen ist spektakulär, oder bemerkt etwas schöner als früher das. Aber ist vielleicht was noch schöner, als wenn du das liest und einfach von Anfang an so richtig machst, oder? Genau. Der Weg zum Ergebnis. Das ist dein Vorteil. Genau, das ist der Weg nach dem Ergebnis. Aber Nachteil ist das, also Zeit verschwunden. Also verschwunden. Das braucht Zeit. Und vielleicht hast du keine Zeit oder keine Lust, halbe Stunde lang mit dem gleichen, ich will sofort das sehen. Das ist die gleiche Rhythmie. Das ist wahrscheinlich von Person zu Person auch verschieden, oder? Die einen möchten möglichst viel in dieser Zeit sehen, die anderen sind eher der Typ Experimentierer, und ist sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Das habe ich auch bemerkt. Also mach mal an verschiedenen Exponaten. Es gibt Leute, die nicht lesen wollen. Ich will ein bisschen spielen und arbeiten. Ich nehme meine Zeit und kann auch eine halbe Stunde lang nur mit einem Exponaten. Die Menge an Exponaten ist schon eine Herausforderung auch, weil wenn ich die Menge, also die reine Anzahl, weil wenn ich wirklich 5 Exponate hätte, eines davon sind diese 3 Bälle, und ich weiß, ich habe viel Zeit, dann habe ich mehr Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber es sind ja 500. Und wie geht ihr damit um, oder bemerkt ihr da Schwierigkeiten, die durch die Anzahl entstehen? Ist es eigentlich gegen das Konzept, etwas zu begreifen? Also wir sagen oft den Leuten auch zu Beginn, lassen Sie sich nicht erschrecken durch die Fülle der Experimente. Nehmen Sie sich Zeit, wählen Sie etwas aus, was Sie anspricht, und dann kommen Sie lieber ein anderes Mal. Wir möchten ja auch, dass die Leute wiederkommen. Und es gibt ja auch die Vorführungen, die Labore, die Workshops, die Experimente. Und man darf sich wirklich nicht stressen lassen durch die Anzahl. Lieber sich etwas aussuchen und sich Zeit dafür nehmen. Das ist das, was wir den Besuchern zu Beginn raten. Und es ist auch so schön analog. Also wenig Bildschirme, wenig digital. Ja. Es ist wirklich zum Angreifen und zum Erfahren. Ja, das Phänomen erzeugen hier im Haus und das zeigen. Wir können im Prinzip auch alles mit dem Video, mit Film zeigen. Fertig. Wir haben im Haus keine Video. Also eigentlich gibt's nur eine bei Orbitarium. Es gibt nur da eine Geschichte, die erzählt wird. Aber trotzdem, neben diesem Bildschirm oder dieser Geschichten ist eine riesige Kugel, wo verschiedene Phänomene eigentlich gezeigt werden. Aber es ist das einzige Exponat, das mit so viele Video geht, sagen wir so. Es ist sehr angenehm, dass keine Vorgänge abgefilmt werden und vorgezeigt werden. Es ist der, der es macht, im Mittelpunkt. Und wenn er nichts macht, ist er immer noch im Mittelpunkt, aber es passiert halt nicht so viel. Also das Konzept von einem Zen Center ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, weil die Wissenschaft trifft hier die Kunst und auch die Menschen Emotionen. Also das ist wie eine Mischung zwischen die Kultur der Welt. Ein Science Center funktioniert als ein Ort eigentlich, wo alle die ganze Kultur eigentlich wirklich gefunden werden kann. Mit den Wissenschaften und Kunst und Menschen, Emotionen oder Wahrnehmung der Menschen. Sie treffen uns zusammen hier und es ist eine einzige Erfahrung, in einem Science Center zu sein, denke ich. Was sind denn eure Lieblingsexponate, Manuela und Marco? Welche Favoriten habt ihr denn? Ja, also ich mag, schwierig, mir gefallen so die Wahrnehmungsexperimente, wo man auch ein bisschen die Sinne täuschen kann. Also ein Beispiel, man kennt ja zum Beispiel ein Unterteller von einer Tasse, der ist rund, das weiß man. Aber man schaut bei uns durch so eine Linse und dann sieht man, der ist oval, dieser Unterteller. Und wenn ich den so anschaue, oval, sehe und ich mit den Händen den Tellerrand nachfahre, dann habe ich das Gefühl, der ist oval. Also wenn ich sehe, etwas eine ovale Form, denke ich, mit der Berührung, das ist auch oval. Aber wenn ich da runter schaue, unter diese Linse, sehe ich, ah nein, der ist ja rund. Und solche ganz simplen Spielereien mit der Wahrnehmung, Sinnestäuschung, das gefällt mir extrem gut. Weil es einen auch auf sich selbst besinnen lässt, wo man ist mit seiner Wahrnehmung, mit seinem Denken. Ja, und wie es einen auch täuschen kann. Ja. Also bei mir, es geht so, ich muss ehrlich sein, es gibt Zeit, wo habe ich es ist ein Sektor, es sind verschiedene Experimente, die mit einem Sektor zu tun haben. Und im Moment läuft mit dem Chaos. Chaos. Chaos? Chaos, alles Chaos. Was. Ja. Chaos, ja. Chaos, also Wasser, Natur und Chaos in diesem Fall. Durcheinander, Chaos. Ah, Chaos. Ah ja, da habe ich jetzt das erste Mal Schwierigkeiten mit den verschiedenen Farben in der Stimme. Ihr Schweizer, Chaos, ja genau, Chaos. Chaos, wie sagt ihr? Wir sagen Chaos. Ah, Chaos, okay, aber Schweizer Chaos. Nein. Also, aber es ist klar, also Chaos. Chaos? Chaos. Ja? Wie sagt ihr in der Schweiz? Chaos. Mhm. Ja, mit Chaos. Okay, und da, also... Und jetzt zum Beispiel einen Teller mit einer besonderen Flüssigkeit drinnen, also eine farbige Flüssigkeit, blau Flüssigkeit, und drin sind kleine Objekte, die das Licht reflektieren können, und man kann diese Teller in Drehen bringen und danach einfach stoppen. Und man kann die verschiedenen Reflexionen des Lichts sehen. Und das ist wunderschön zu sehen. Ich könnte also stundenlang dahin bleiben. Mhm. Oder das andere ist immer diese mit Trockeneis, die Kometen, wie heißen? Icy Bodies, das mit Ice Bodies, genau. Mhm. Icy Bodies. Das ist wieder ein Teller mit dieser Blauflüssigkeit und Lichten unten. Und auf diese Flüssigkeit kommen kleine Trockeneisstück, die sie eigentlich sofort verdampfen. Und sie bewegen sich, also sie laufen auf diese Oberfläche wie kleine Schiffen oder wie kleine Kometen, wie heißen Kometen, nein. Mhm. Ja. Auch Sternschnuppen. Und das ist ein wunderschön zu sehen. Das ist ein Beispiel. Ästhetik einfach Ästhetik, so. Ja, das ist ein Beispiel Sachen, zwischen ja. Kunst und Wissenschaft. Aha. Zusammen, um etwas wunderschön zu kreieren. Ja. Also in, oder andere Experimente oder Exponate, die ich liebe, sind die einfache Experimente oder Exponate, die eigentlich diese aha, oder was? Diese Begeisterung bringen und ah nein, als Besuch, ich will das verstehen, was funktioniert? Das ist keine Magie, also der Effekt ist wie ein etwas das ist Magie oder etwas, das es gibt sicher einen Trick dahinter. Nein, es gibt keinen Trick. Es ist nur Wissenschaft oder ein Phänomen, das in einer Art und Weise so spielerisch oder magisch präsentiert wird. Und das kann jeder aber verstehen oder wieder machen. Das ist ein, ja. Und es ist auch so das Soziale immer dabei. Man kann diese Phänomene alleine erfahren, aber man wird es wahrscheinlich dann gleich weitererzählen, wenn irgendwer erreichbar ist. Oder in der größeren Gruppe, wenn es eine Vorführung gibt, natürlich auch wieder gemeinsam das Arbeiten. Weißt du, das ist ein sehr guter Punkt wegen eines Science Centers. Wie kann ich die soziale Integration fördern, zum Beispiel? Und wir haben im Haus verschiedene Exponate, die eigentlich diese soziale Integration fördern. Wie du gesagt hast, ist möglich, alleine mit einem Exponaten zu arbeiten, oder man muss alleine arbeiten. Aber es gibt andere, wie zum Beispiel unten im Mechanikum wieder. Es gibt diese trennte Tische mit verschiedenen Materialien, die ich darauf legen kann und beobachten eine Kugel oder einen Ring. Und das ist etwas, das kann ich mit anderen verschiedenen Leuten mitmachen kann. Und danach kann ich mit dir danach sprechen oder diskutieren. Hey, hast du das gesehen? Hast du das bemerkt? Hey, darf ich diese Bälle nehmen? Will ich jetzt mal spielen? Und auch ein bisschen streiten. Nein, will ich noch! Nein. Aber ja, diese sozialen Widerspruch. Widerspruch. Erfahren, ja. Vielen Dank, bitte. Manuela Moos und Marco Miranda. Oh. Danke. Ihr seid zwei von 105 Mitarbeitern im Technorama Winterthur. Ja. Kennt ihr euch alle? Schon, ja, klar. Ja, alle. Ja. Zwischen Verwaltung, Betreuendienst und Werkstatt. Ja. Danke für eure Zeit und für das Gespräch mit Danke euch. Danke dir. Danke auch. Ciao, Leute. Und ich gehe jetzt meine Kinder suchen, die sich irgendwo in euren Hallen befinden. Das war die physikalische Soiree auf Reisen aus Winterthur im Technorama im Science Museum in Winterthur. Danke sehr.